Gespräch 2. Oh je, alles leer. Daniel, kannst du bitte noch schnell zum Supermarkt gehen? Ja, klar. Was soll ich denn einkaufen? Hol bitte Milch und Kaffee für das Frühstück. Brauchen wir denn keine Butter? Nein, haben wir noch genug. Und Käse? Kannst du auch mitbringen. So 300 Gramm. Und wie viel Milch? Ach, bring mal 2 Liter.